Johannes Gutenberg, 1400 bis 1468. Ein geistreicher Erfinder und Tüftler gründet zusammen mit einem wagemutigen Geldgeber ein Unternehmen mit dem Ziel, eine neuartige Technologie zur Marktreife zu bringen und eine erste lukrative Kleinserie herzustellen. Als die Produkte schließlich in den Verkauf gehen, drängt der Investor den Gründer aus der Firma und baut mit Hilfe des bisherigen Herstellungsleiters das Geschäft weiter aus. Der Erfinder muss zusehen, wie andere mit seiner Technologie zu Ruhm und Reichtum gelangen. Was sich wie ein Exposé zu einem Wirtschaftskrimi aus neuerer Zeit anhört, hat sich bereits vor rund 550 Jahren zugetragen. Der Geldgeber war ein gewisser Johannes Fust aus Mainz, Produktionsleiter der aus Gernsheim stammende Peter Schöffer und der Erfinder und Tüftler, ebenfalls gebürtiger Mainzer, hieß Johannes Gutenberg. Die Erfindung, um die es sich dreht, ist der Buchdruck. In wenigen Jahrzehnten verbreitet sich die Buchdruckerkunst über Europa und in die ganze Welt. Gutenbergs Name sollte nach seinem Tod vorübergehend in Vergessenheit geraten. Peter Schöffer wird von seinen Nachfahren als Erfinder gerühmt. Auch Frankreich oder Holland sind stolz auf ihre Erfinder des Buchdrucks. Erst im Jahr 1741 weist der Göttinger Bibliothekar Johann David Köhler anhand von Urkunden und Dokumenten nach, dass allein Johannes Gutenberg die Ehre der Erfindung zuzuschreiben ist. Oft heißt es, Anfang des 15. Jahrhunderts sei die Zeit reif gewesen für den Buchdruck. Wenn nicht Gutenberg, dann hätte eben einer seiner Zeitgenossen die Erfindung gemacht. Natürlich kommen Gutenberg verschiedene Entwicklungen zu Pass. Die Papierherstellung, seit dem 2. Jahrhundert nach Christus von den Chinesen beherrscht, findet immer weitere Verbreitung in Europa. Die erste Papiermühle auf deutschem Boden ist im Jahre 1390 in Nürnberg belegt. Schon in den Anfangsjahren kostet Papier nur ein Viertel des Preises von Pergament, der bislang verwendeten Tierhaut. Verschiedene Drucktechniken sind bereits im Einsatz. Die gängigste ist der Holzschnitt, mit dem vor allem Heiligenbilder und Spielkarten hergestellt werden. Auch Einzelbuchstaben sind schon in Verwendung, beispielsweise für Glockeninschriften. Die einzige Möglichkeit aber, umfangreiche Bücher zu vervielfältigen, ist nach wie vor die handschriftliche Kopie. So bleiben Bücher rar und teuer, während die Nachfrage, nicht zuletzt dank der Universitätsgründungen jener Zeit, zunimmt. Es wird Gutenbergs große Leistung sein, die verschiedenen Techniken, vom Guss einzelner Buchstaben über die Satztechnik bis zum eigentlichen Druck, in solcher Perfektion zu vereinen, dass erstmals umfangreiche Druckwerke von beeindruckender Ästhetik und in hoher Auflage entstehen können. Johannes Gutenberg wird um das Jahr 1400 als Sohn des Patriziers Friedrich Gänsfleisch zur Laden und seiner zweiten Ehefrau Else in Mainz geboren. Der Vater ist Kaufmann, vermutlich handelt er mit Tuch. Der Beiname Gutenberg, den sich Johannes ab 1420 zulegt, geht auf sein Geburtshaus zurück. Seit dem 14. Jahrhundert besitzt die Patrizierfamilie den Hof zum Gutenberg, an der Ecke Schustergasse und Christophorusstraße gelegen. Das gotische Gebäude mit zwei Stockwerken beherbergt später wahrscheinlich auch die Druckerwerkstatt Gutenbergs. Die Stadt Mainz zählt zu Beginn des 15. Jahrhunderts nur etwa 6000 Einwohner, genießt aber hohes Ansehen. Der Mainzer Erzbischof ist Kurfürst und Kanzler des Reichs und auf dem Stadtsiegel steht geschrieben Aurea Moguntia, goldenes Mainz. Der Einfluss der Bürger und Zünfte wächst unaufhaltsam. Die alteingesessenen Patrizierfamilien büßen dagegen an Macht ein. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Folge die Patrizier wiederholt die Stadt verlassen, weil sie ihre Privilegien der Steuer- und Zollfreiheit nicht aufgeben wollen. Auch die Familie Gutenbergs verbringt wohl einige Zeit im nahen Eltville, wo Johannes Mutter ein Haus geerbt hat. Welche Ausbildung der junge Gutenberg erfahren hat, ist nicht überliefert. Da er aber über sehr gute Lateinkenntnisse verfügt, sowie technisches und kaufmännisches Geschick beweist, ist von einer standesgemäßen Erziehung in einer Klosterschule und von einem Universitätsstudium auszugehen. Ein gewisser Johannes von Eltville ist von 1418 bis 1420 an der Universität Erfurt immatrikuliert, Gut möglich, dass es sich hierbei um Johannes Gutenberg handelt. Im Jahr 1419 stirbt der Vater Gutenbergs. Die darauffolgenden Erbstreitigkeiten mit dessen Tochter aus erster Ehe finden in einer Urkunde des Mainzer Stadtarchivs Niederschlag. Das erste schriftliche Zeugnis über Johannes Gutenberg. Spätestens seit 1434, vermutlich aber schon ein paar Jahre länger, lebt Johannes Gutenberg in Straßburg. Mit seinen 25.000 Einwohnern gehört die elsässische Metropole zu den größeren Städten Mitteleuropas. In Straßburg erhaltene Dokumente zeigen Gutenberg als unternehmerischen Kaufmann, einfallsreichen Erfinder und handwerklichen Meister. Doch er wird auch anderweitig aktenkundig. Einmal lässt er den durchreisenden Mainzer Stadtschreiber festsetzen, da sich die Stadt Mainz weigert, eine ihm zustehende Leibrente zu entrichten. Auch wegen eines gebrochenen Eheversprechens muss er sich wohl rechtfertigen. Gutenberg lehrt in Straßburg Künste wie das Schleifen von Edelsteinen oder das Spiegelmachen. Er lässt sich dafür hohe Lehrgelder bezahlen, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Vor allem aber finanziert er mit dem Geld vielfältige technische Versuche und kaufmännische Unternehmungen. Im Jahr 1438 beispielsweise trifft er mit dem Vogt Hans Riffe von Lichtenau eine vertragliche Vereinbarung zur Herstellung von Pilgerandenken für eine anstehende Wallfahrt nach Aachen. Der Volksglaube besagt nämlich, dass die Wallfahrer den Segenschein der zur Schau gestellten Reliquien mit Hilfe eines Spiegels einfangen können. Während die Herstellung solcher Pilgerspiegel in hoher Stückzahl glückt, tun sich unerwartet Schwierigkeiten beim Absatz auf. Die nächste Wallfahrt nach Aachen steht nicht, wie von Gutenberg erwartet, 1439 an, sondern erst im Jahr darauf. Vor allem aber arbeitet Gutenberg in Straßburg an der Erfindung, die heute jeder mit ihm verbindet, dem Buchdruck. Seine eigenen Mittel reichen bald nicht mehr aus. Doch Gutenberg wird es immer wieder verstehen, Finanziers für seine kostspielige Entwicklung zu gewinnen. In Straßburg überzeugt er unter anderem Andreas Heilmann, den Besitzer einer Papiermühle vor den Toren der Stadt. Gutenberg und seine Geschäftspartner verpflichteten sich dabei zu strengster Geheimhaltung. Als der Bruder eines verstorbenen Partners auf Preisgabe des Geheimnisses klagt, findet sich Gutenberg eines Tages vor Gericht wieder. Bei der Gelegenheit wird aktenkundig, ein Drechsler wurde beauftragt, eine Presse zu bauen. Es wurde Blei gekauft und ein Goldschmied wurde mit der Fertigung von Metalllettern betraut. Mit anderen Worten, Gutenberg arbeitet an der Satz- und Drucktechnik für den Buchdruck. Doch noch ist seine Erfindung nicht ausgereift. Kein in Straßburg gedrucktes Papier ist erhalten. Schönheit und Vollkommenheit sind die obersten Gebote bei der Erstellung von handgeschriebenen Büchern. An günstige Preise oder eine rationelle Fertigung denkt zu Gutenbergs Zeit niemand. Dieser weiß, dass der Buchdruck nur Erfolg haben kann, wenn die gedruckten Werke die Schönheit der Handschriften erreichen, besser noch übertreffen. Dieses hehre Ziel zwingt Gutenberg zum Tüfteln und Probieren. Für die Druckerpresse nimmt er sich eine Weinpresse zum Vorbild. Die Druckfarbe mischt er aus Ruß und Firnis zusammen. Gutenbergs Geniestreich sind aber die einzelnen Buchstaben aus Blei, mit denen sich jeder beliebige Text setzen lässt. Die gleiche Länge müssen sie haben, exakt geschnitten sein für ein gestochen scharfes Druckbild. Da Gutenberg, wie in den Handschriften üblich, mit einer Vielzahl von Abkürzungszeichen und Nebenformen arbeitet, muss er weit mehr Lettern gießen, als das Alphabet Buchstaben umfasst. Sind die Metalllettern fertig geschliffen, werden sie in einen Setzkasten einsortiert, in dem jeder Buchstabe, jedes Zeichen sein eigenes kleines Fächlein hat. Die Bücher werden Zeile für Zeile gesetzt, wobei jede Zeile möglichst die gleiche Länge aufweisen soll. Ist eine Seite fertig, werden die Metalllettern fest verkeilt. Dann färbt der Drucker den Satz, während ein Gehilfe in die Druckerpresse einen Bogen vorher angefeuchtetes Papier einlegt. Schließlich kommt der eigentliche Druckvorgang. Der Drucker zieht den sogenannten Pressbengel an, damit das Papier gegen den Satz gepresst wird. Nach jedem einzelnen Druck muss der Satz neu eingefärbt werden. Es ist leicht vorstellbar, wie viele Tausende und Abertausende von Arbeitsschritten für ein umfangreiches Druckwerk notwendig sind. Spätestens ab 1448 ist Gutenberg wieder in Mainz, wo er sich sogleich eine Werkstatt einrichtet. Er verpflichtet geschickte Handwerker als Mitarbeiter. Wie üblich wohnen und essen diese in seinem Haus. Praktisch jeden Tag gibt es Fleisch, Brot und Wein. Für ein Handwerkshaus eine ausgezeichnete Verpflegung. Doch Gutenberg weiß, dass er seine Leute bei Laune halten muss, damit sie das Geheimnis des Buchdrucks nicht verraten. Schließlich ist die Geheimhaltung der einzige Weg, die Erfindung vor Nachahmern zu schützen. Doch die Vervollkommnung des Buchdrucks erweist sich als äußerst kostspieliges Unterfangen. Gutenberg muss Gerät beschaffen, seine Mitarbeiter bezahlen und viel Material auf Vorrat kaufen. Schließlich wird der Druck des ersten großen Werks, der Bibel, mehrere Jahre dauern und so lange sind keine nennenswerten Einnahmen zu erwarten. Gutenberg ist weiter darauf angewiesen, Geldgeber von den Erfolgsaussichten seines Unternehmens zu überzeugen. Und es gelingt ihm. 800 Gulden leiht ihm der reiche Kaufmann Johannes Fust im Jahre 1449, verzinst mit 6% per annum. 4 Jahre später schießt Fust nochmals die gleiche Summe nach, diesmal nach Meinung Gutenbergs als Geschäftseinlage, unverzinst. Bedenkt man, dass zu Gutenbergs Zeit in Mainz ein ordentliches Bürgerhaus für 500 Gulden zu haben ist, wird deutlich, welch riesige Summen Gutenberg benötigt. Mit Fusts Geld kann Gutenberg ab 1452 endlich den Druck der Bibel in Angriff nehmen. Über den Absatz braucht er sich wenig Sorgen zu machen. Die Auflage ist bereits vor Fertigstellung verkauft. 3 Jahre arbeitet Gutenberg mit seinen Setzern und Druckern am Buch der Bücher. Eine erste Herausforderung liegt darin, die richtige Vorlage für den Druck zu finden, da sich mit jeder Abschrift von Hand kleine Fehler oder Veränderungen in den Text eingeschlichen haben. So muss die aus einem Mainzer Kloster stammende Vorlage ein ums andere Mal mit anderen Handschriften abgeglichen werden. Zwei Spalten zu 42 Zeilen stehen auf jeder Seite der Bibel. 1282 Seiten umfasst das Werk insgesamt. Die für die Bibel verwendete Schriftart Textura gleicht im Erscheinungsbild den gängigen Handschriften, ist dank gestochen scharfem Druck jedoch sehr viel besser lesbar. Jede Seite wird bis zu 200 Mal gedruckt, 40 Mal davon auf Pergament, der Rest auf Papier. Da Gutenberg nur über eine sehr begrenzte Anzahl von Bleilettern verfügt, können nur wenige Seiten gleichzeitig gesetzt werden. Die fertigen Bögen müssen über Jahre aufbewahrt werden, bis auch die letzte Seite gedruckt ist und das Werk zum Buchbinder gehen kann. Beim Druck hat Gutenberg Freiräume gelassen für farbige Initialen und rote Überschriften, wie sie in Handschriften zu finden sind. Für die Hervorhebungen und Verzierungen beauftragen die Erwerber der Bibeln eigens sogenannte Rubrikatoren, die diese von Hand vornehmen. Von den wohl 180 hergestellten Gutenberg-Bibeln sind heute noch 49 erhalten. Und jede weist ein eigenes, prächtiges Erscheinungsbild auf. Um während der langen Herstellungszeit der Bibel wenigstens einige Einnahmen zu erzielen, bearbeitet Gutenberg zwischendurch auch kleinere Aufträge. Die so entstandenen Grammatiken, Kalender oder Ablassbriefe sind zum Teil heute noch erhalten. Ein wichtiger Kunde ist von Anfang an die Kirche, welche die Gutenbergsche Druckerpresse für die schnelle und günstige Vervielfältigung von Ablassbriefen entdeckt. So stellen diese kirchlichen Formulare die erste Großauflage für den jungen Buchdruck dar. Als der Druck der Bibel kurz vor der Vollendung steht, kommt es zum Bruch Gutenbergs mit seinem Finanzier Fust. Dieser verlangt plötzlich sein Geld zurück, eine Forderung, die Gutenberg nicht akzeptieren und schon gar nicht erfüllen kann. Über die Gründe dieses Streits kann man nur spekulieren. Ist Fust ein so gerissener Geschäftsmann, dass er den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Gutenbergs Werkstatt und die noch nicht ausgelieferten Bibelexemplare in seine Hand zu bringen? Gutenbergs wichtigsten Mitarbeiter Peter Schöffer hat er ohnehin schon an sich gebunden. Der hat Fusts Tochter geheiratet. Oder ist Gutenberg so auf den Bibeldruck und die Verwirklichung weiterer Ideen fixiert, dass er berechtigte Interessen seines Kreditgebers und Geschäftspartners einfach ignoriert? Von der eigenen Perfektion besessen, dürfte Gutenberg gedruckte Seiten auch bei kleinsten Fehlern als Makulatur vernichtet haben. In den Augen Fusts eine Verschwendung. Auch wird Gutenberg nachgesagt, die Einnahmen aus dem Verkauf der ersten Bibeln gleich wieder in neue Projekte gesteckt zu haben, obwohl ihm Fust das Geld explizit zum Zweck des Bibeldrucks geliehen hat. Was die Gründe am Ende auch sind, im Zuge eines Gerichtsverfahrens im Spätherbst des Jahres 1455 übernimmt Fust Werkstatt und Bibelausgaben. Zusammen mit Peter Schöffer baut er die Druckerwerkstatt aus und erntet Ruhm für Buchdrucke, die wohl noch unter Gutenberg begonnen wurden, wie zum Beispiel das Mainzer Psalter. Gutenberg hat mit einem Schlag alles verloren, wofür er Jahrzehnte ideenreich und hartnäckig gearbeitet hatte. Doch er gibt nicht auf. Mit der Unterstützung des Mainzer Stadtsyndikus Konrad Humery richtet er wohl noch einmal eine Druckerwerkstatt ein. Allerdings lassen sich keine der erhaltenen Schriften eindeutig dieser späten Schaffensphase zuordnen. Für den nun über 60 Jahre alten Gutenberg kommt es noch schlimmer. Der Graf von Nassau erobert mit seinen Soldaten Mainz und schickt 800 Männer in die Verbannung, darunter auch Gutenberg. Als dieser ein Jahr später zurückkehrt, ist er ein alter, gebrochener Mann. Und doch wird 1465, drei Jahre vor seinem Tod, Gutenberg noch eine Ehrung zuteil. Der Graf von Nassau, wohl aufmerksam geworden auf die Buchdruckerkunst, gewährt ihm eine kleine Pension. Doch bereits drei Jahre später, im Februar des Jahres 1468, stirbt Gutenberg. Er wird, wie seine Vorfahren, im Chor der Franziskanerkirche zu Mainz beigesetzt. Von Gutenbergs Tod nimmt die Welt keine Notiz. Seine Erfindung der Buchdruck verbreitet sich da schon in atemberaubendem Tempo. An der Wende zum 16. Jahrhundert sind in ganz Europa wohl schon 1000 Druckerpressen in Betrieb. Fast 350 Jahre bleiben Gutenbergs technische Entwicklungen konkurrenzlos, bis die Industrialisierung auch das Druckgewerbe erfasst. Als 1998 ein amerikanisches Autorenteam den Mann des Jahrtausends sucht, fällt die Wahl auf Johannes Gutenberg. Schließlich habe seine Erfindung des Buchdrucks das Wissen der Welt von der Kette befreit, an der die wertvollen Handschriften zuvor lagen. Das Wissen der Welt konnte sich nun in kurzer Zeit verbreiten, eine entscheidende Voraussetzung für so viele epochale Weichenstellungen der vergangenen Jahrhunderte. Man denke nur an die Entdeckungsreisen, die Reformation oder das Zeitalter der Aufklärung. Und so erkannte schon im 18. Jahrhundert der Gelehrte Georg Christoph Lichtenberg, weit mehr als das Blei der Gewehrkugeln hat das Blei der Setzkästen die Welt verändert.